هي غير صحيح. المهم صرنا شو صرنا ساعة قاعد نشرح، الله يهديك. انت ايش دخلك ايش يقولون؟ انت اسمع لي اقوله انا. طيب بارك الله فيكم. علي بن ابي طالب هاد بريكتب زاكتة علي انشولي علي بن ابي طالب زاكتة زلبة علي بن ابي طالب زاكتة زلبة فين دي ريليجيون مت ماينون جويزن فيغي دان فيغي شترايشن يبا زوكن unterhalb der Socken richtiger als oberhalb. Aber ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er hat über die Socken, das wird von oben gestrichen und nicht unterhalb. Und das ist sehr schöne Überlieferung von Ali radhiyallahu alaihi. Ala fikra hadhihi al-qawl li Ali fihi hikma azima ya akhwa. Wa fihi mas'alat anna dinna laysa bil ra'y. الدين العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة وليس الدين والله رأيي مثل اليوم تقول له يا أخي قال الله قال الرسول يقول لك بس يعني أنا يعني مو مقتنع مين أنت حتى ما تقتنع وهنا لما قال بالقياس أي القياس الباطل كما فعل إبليس والعياذ بالله إبليس قال لتعالى قال له خلقته من من من من طين خلقتني من نار وخلقته من طين ما منعك أن تسجد قال له خلقته من نار وخلقته من تراب وخلقتني من طين وخلقتني من نار وخلقته من طين وأنا أحسن النار أحسن من الطين هيك فكر إبليس فماذا فعل فعصى وأبى واستكبر فكان من الكافرين فجعله الله سبحانه وتعالى مرجوما وبعيدا شيطان بعيدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين فانتبهوا أول لذلك يقول أهل العلم أول من قاس كان إبليس ماذا يقصد أول من قاس كان إبليس ليس القياس الشرعي الصحيح إنما القياس الباطل كما يفعل الناس اليوم يقول لك والله رأيي الدين ليس بالرأي يا أخو إنما الدين بالدليل وهذا أحد الأقوال التي جعلها علي رضوان الله عليه التي نتكلم عليها لو كان الدين بالرأي لو كان بالرأي الآن رأي شوف راسك عقلك انت ليش بتتوضى مشان اذا في شيء وسخ او ساخ تزيلها طيب الذي يتسخ اصلا باطن القدم ام ظاهره بالرأي باطن تحت يعني طيب شلون المسح فوق لو كان الدين بالرأي لكان المسح اولى من اسفل ولكن الدين الاصل فيه اتباع الدليل وليس اتباع آراء الناس إلا طبعا إذا كانت آراء صحيحة هذا أمر آخر بارك الله فيكم علي رضوان الله عليه هات كساك فين دي ريليجيون مت ماينونج جفيزن فيغي فين دي ريليجيون مت ماينونج جفيزن فيغي دان هيتمان unterhalb der Socken gestrichen und nicht oberhalb der Socken über die Socken gestrichen. Ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen. Er hat über die Ledersocken gestrichen oberhalb, nicht unterhalb des Fußes. Subhanallah. Wir haben gesagt, das Hadith Nummer 53, das war ober und unterhalb. Aber das ist schwach. Aber die Religion ist nicht mit Meinung. Und hier, was ich gerade erklärt habe auf Arabisch und zwar barakallahu fikum, das ist eine sehr schöne Aussage von Ali radhiyallahu alaihi. Er sagt uns damit, die Religion ist nicht nach Meinung, ist nicht nach meinem Gefühl, sondern Religion ist nach Beweis. Gibt es Beweis, dann ist es Religion. Gibt es keinen Beweis, dann gibt es nicht, dass du sagst, ja, das gefällt mir nicht. Wie heute, du sagst jemanden, sagst, Allah sagt im Koran, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, er sagt dir, ja, aber meine Meinung nach ist anders. Was ist deine Meinung? Was ist deine Meinung? Der sagt, ja, ich mache Analogie. Analogie. Analogie braucht bestimmte Grundlagen. Wenn du das nicht hast, dann machst du wie Iblis, wal'iyadu billah. Der Teufel, Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm gesagt, wirf dich nieder vor Adam. Er hat gesagt, nein. Wieso? Ich bin aus Feuer und Adam ist aus Ton. Und Feuer ist besser als Ton. Feuer ist besser als Erde. Wieso mache ich das? Ich mache das nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestraft, indem er von der Hölle entfernt ist. von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala entfernt ist. Deshalb sagen die Gelehrten, derjenige, der falschen Qiyas gemacht hat, der erste, der falschen Qiyas gemacht hat, war Iblis. Aber Qiyas, das wird Analogieschluss in der Religion, wenn das auf dem richtigen Basis und Methodik und natürlich Grundlagen ist, ist kein Problem. In bestimmten Themen. Aber nicht in allen Themen der Religion. Nicht, was wir heute haben. Wir sagen, Allah sagt im Koran. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns erzählt. Die Gelehrten, die Sahaba, die Gefährten vom Propheten machen. Er sagt dir, aber meine Meinung, wir sind heute im 21. Jahrhundert. Wir sind heute in Deutschland. Wieso sagst du das? Eine Frau, die trägt keine Bedeckung. Du sagst ihr, Allah sagt, du musst die Bedeckung. Naja, ich bin noch nicht so einverstanden. Mashallah. Meiner Meinung nach, das ist jetzt zu früh für mich. Eine Person sagt ihm, du musst die Gebete halten. Er sagt ihr, Achi, meiner Meinung nach, die Gebete, die sind nicht so wichtig, wie die sind nicht so, wie ihr das macht. Du kannst beten, 5 Gebete, alles zusammen, nachts. Möge Allah uns bewahren. Oh Allah, bewahre. Deshalb, das ist eine Sache. Die Religion ist nicht nach deinem Ermessen oder nach deinem Kopf oder nach deiner Meinung, sondern die Religion des Islam heißt Ergebung. Und Ergebung heißt, Allah sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dann keine Diskussion, wenn das authentisch ist. Dann keine Diskussion mehr. Nicht wie manche das falsch machen, wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Alaykum salam. Es gibt nicht in unserer Religion, man sagt, ja, meine Meinung. Es sagt dir, das Gebet besteht aus so vielen Raka. Der Prophet hat so gebetet, dann machst du das. Das ist Religion. Sag mir nicht. Ja, aber meine Meinung, ja, wir brauchen das nicht so zu machen. Wir heute Meinung haben. Eine Person wurde gefragt, darf ein Muslim den Islam verlassen? Du sagst meine Meinung noch. Naja, warum nicht? Mashallah. Ja, meiner Meinung nach bist du kein Muslim dann. Ja, Allah al-Azim, das ist nicht meine Meinung natürlich. Das ist die Religion hier. Aber, möge Allah uns bewahren. Was ist das? Meine Meinung und meine Meinung. Nein. Und das ist ein Beweis von den vielen Beweisen, die besagen, die Religion ist nicht nach deinem Kopf. Die Religion ist nicht das, was du machen willst oder was du dir wünschst. Sondern die Religion ist, was Allah herabgesandt hat, was der Prophet uns erklärt hat. Ob das auf dem Berg ist, ob das im Tal ist, ob das auf dem Mond ist, auf dieser Erde ist, das ist das Gleiche. Ich weiß auch, dass manche, dass bei manchen diese Wörter nicht ankommen. Sagen, ja, das ist streng. Ich bin ein Mensch, ich habe Meinung. Okay, dann sehen wir am letzten Tag, was mit dir passieren wird. Und lass deine Meinung dir helfen. Wie die Meinungen von Iblis. Was sie ihm geholfen haben. Möge Allah uns bewahren. Aber wenn man sagt, ja, aber die Gelehrten haben Meinungen zu bestimmten Themen. Aha. Die Gelehrten haben Meinungen mit Wissen. Und als sie keine mehr Beweise gehabt haben, dann haben sie Meinung angewendet. Und nicht von Anfang an. Das wird, sie haben im Koran gesucht, keine Beweise. In Sunna keine Beweise. Die Sahaba keine Beweise. Dann müssen sie etwas sagen. Dann haben sie Analogieschluss gemacht. Und richtig, nicht nach den Köpfen, wie heute, möge Allah uns bewahren. Ja, heute auch Vermeinungen von manchen, Ahmadiyya sind Muslim. A'udhu billah, Qadiani sind keine Muslim. Du sind keine Muslim, auf keinen Fall. Aber man sagt, ja, naja, ich meine, warum so streng? Warum so streng? Jemand, der sagt, Isa a.s. ist gestorben und unsere Aqida ist nicht gestorben. Jemand, der sagt, der Prophet ist nicht der letzte Gesandte und Prophet Allahs. Und das steht im Koran, dass der letzte Gesandte und Prophet Allahs ist. Jemand, der den Koran verfälscht und der erklärt sich als Prophet und der Prophet sagte, nach mir kommen 30 Lügner. Dann sagen wir, ja, meiner Meinung nach, die machen etwas Gutes. Die sagen, wir sind Muslim, das ist genug, mashallah. Solche Leute haben den Islam kaputt gemacht und die werden immer den Islam, nicht den Islam, weil der Islam, die Religion Allah subhanahu wa ta'ala ist geschützt und das bleibt immer. Aber die machen ihre Praktizierung der Religion kaputt. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, wir kommen zurück zu dem Hadith. Dann sagte er, wenn die Sache nach Kopf wäre, nach Meinung wäre, warum sagte er das? Normalerweise, wenn du Socken anhast, was wird schmutzig? Unten oder oben? Unten, klar. Und warum machen wir Wudu eigentlich? Damit wir das sauber machen. Normalerweise, dann hätten wir von unten Messach machen. Aber nein, die Religion sagt oben. Dann die Prüfung für dich. Machst du, was in deinem Kopf ist? Oder machst du, was der Prophet gesagt hat und gemacht hat? Das ist die Prüfung hier. In allen Bereichen. Machst du, was der Prophet gesagt hat oder was in deinem Kopf ist? Und deshalb sagte Ali, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gesehen, er hat über die Socken gestrichen. Und hier, barakallahu fikum, es gibt zwei Methoden bei den Gelehrten, wie man über die Socken streicht. Übrigens, es gibt keine richtige, keine klare Überlieferung, wie man das genau macht. Außer eine, aber die ist schwach. Die ist schwach, barakallahu fikum, bei Al-Bayhaqi. Und zwar, wie Shafi'i gesagt hat, du machst oben mit der rechten Hand, du auf die Zehen und du streichest über die Socken von oberhalb. Und untere Seite, du nimmst deine Ferse mit deinem linken und du streichest unterhalb. So und so. Aber mit den beiden Händen zusammen. Beiden Händen zusammen. Nein. Rechte Hand oben auf die Zehen und linke Hand unten auf die Fersen. Auf die Ferse. Unten. Ferse. Genau. So. Genau. Genau. Und diese Methode ist falsch. Falsch. Das ist falsch. Okay? Diese Methode ist falsch. Verloren. Ja, nee, das ist gut, dass er das gemacht hat, damit die anderen auch das sehen. Aber diese Methode ist falsch. Jetzt die richtige Methode ist, dass man über die Socken oberhalb streicht. Wie? Es gibt natürlich eine Überlieferung, barakallahu fikum, von Ali ibn Abi Talib und eine von Jabir, aber beide sind auch schwach. Dass der Prophet Muhammad s.a.w. über die Socken gestrichen hat und er hat seine Finger drauf gemacht und wie Linien mit den Fingern gemacht hat. Aber ich sage, barakallahu fikum, es gibt keine klare Methode, aber eine Methode ist, dass du zum Beispiel erstmal mit deiner rechten Hand über die Socke streichest. Ha? Nein, erstmal mit der rechten. Und mit den linken links. Zusammen. Zusammen. Mach zusammen. Genau. Rechts, rechts, links, links. Doch. Mit den beiden Händen. Nein, mit den beiden. Falsch. Nee, hoch beide, du bist auf dem Boden, du bist nicht in der Luft. Ja, du bist auf dem Boden, du beugst dich und du tust deine rechte Hand auf den rechten Fuß und die linke Hand auf den linken Fuß und du machst beides. So. Das ist das Erste. Zweite ist, dass du zum Beispiel mit dem rechten Hand allein den rechten Fuß streichst und mit dem linken Hand den linken Fuß streichst, allein, nicht zusammen. Ist es kein Problem. Auch wenn man anders macht, hauptsächlich nicht diese falsche Methode, barakallahu fikum, die wir erklärt haben. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Al-Hadith, al-Raqam, al-Khamis, wal-Khamsin. An Safwan ibn Assal, qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه والحديث حسن عند وفي صحيح الترمذي صفوان ابن عسال رضوان الله عليه قال كان يأمرنا إذا كنا في السفر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا في السفر كان يأمرنا يأمر. إذا كنا في على سفر المسح للمسافر، يعني مثلا 3 ليال ولياليهن، إذا كنت مسافر تمسح، ما في داعي تخلع، كل ما تتوضأ تمسح، إلا في حال الجنابة. ففي حال الله فيك. وأما بارك الله فيكم، هذا الحديث فيه كذلك، يعني فيه يأمرنا، والأصل الأمر للوجوب، والأصل والأصل الأمر للوجوب، ولكن أجمعت الأمة على أن هذا الوجوب يصرف إلى الإباحة أو الندب، لأنه ما في وجوب. لو قلنا بالوجوب لكان كل واحد في السفر لازم يمسح الخفين، ولكن لا يغ، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر ذلك أمرا جازما، إنما هذا أمر للاستحباب. والله تعالى أعلم.